Die Welt wäre eine andere. Ohne Hoffnung. Die Welt wäre eine andere. Ohne Wunder. Die Welt wäre eine andere. Ohne dich.